Oh, wär ich doch ein Narr. Mein Ehrgeiz geht auf eine bunte Jacke. Ich ruhe halb auf einer Bank. Neben mir steht... Der Hofmeister. Mein Herr, was wollen Sie von mir? Mich auf meinen Beruf vorbereiten? Ich habe alle Hände voll zu tun. Ich weiß mir vor Arbeit nicht zu helfen. Sehen Sie, erst habe ich auf den Stein hier 365 Mal hintereinander zu spucken. Haben Sie das noch nicht probiert? Tun Sie es. Es gewährt eine ganz eigene Unterhaltung. Dann sehen Sie diese Handvoll Sand. Jetzt werfe ich sie in die Höhe. Wollen wir wetten, wie viele Körnchen habe ich jetzt auf dem Handrücken? Grad oder ungrad? Wie, Sie wollen nicht wetten? Sind Sie ein Heide? Glauben Sie an Gott? Ich wette gewöhnlich mit mir selbst und kann es tagelang so treiben. Wenn Sie einen Menschen aufzutreiben wissen, der Lust hätte, manchmal mit mir zu wetten, so werden Sie mich sehr verbinden. Dann habe ich nachzudenken, wie es wohl angehen mag, dass ich mir auf den Kopf sehe. Oh, wer sich einmal auf den Kopf sehen könnte. Das ist eins von meinen Idealen. Mir wäre geholfen. Und dann noch unendlich viel der Art. Bin ich ein Müßiggänger? Habe ich jetzt keine Beschäftigung? Ja, es ist traurig. Sehr traurig, Eure Hoheit. Dass die Wolken schon seit 3 Wochen von Westen nach Osten ziehen, es macht mich ganz melancholisch. Eine sehr gegründete Melancholie. Mensch, warum widersprechen Sie mir nicht? Sie haben dringende Geschäfte, nicht wahr? Es ist mir leid, dass ich Sie so lange aufgehalten habe. Die Bienen sitzen so träge an den Blumen und der Sonnenschein liegt so faul auf dem Boden. Es grassiert ein entsetzlicher Müßiggang. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Was die Leute nicht alle aus Langeweile treiben. Sie studieren aus Langeweile, sie beten aus Langeweile, sie verlieben, verheiraten und vermehren sich aus Langeweile und sterben endlich aus Langeweile. Und das ist der Humor davon, alles mit den wichtigsten Gesichtern, ohne zu merken, warum. Und meinen Gott weiß was dazu. Alle diese Helden, diese Genies, diese Dummköpfe, diese Heiligen, diese Sünder, diese Familienväter sind im Grunde nichts als raffinierte Müßiggänger. Warum muss ich es gerade wissen? Warum kann ich mir nicht wichtig werden und der armen Puppe einen Frack anziehen und einen Regenschirm in die Hand geben, dass sie sehr rechtlich und sehr nützlich und sehr moralisch würde? Der Mann, der eben von mir ging, ich beneidete ihn. Ich hätte ihn aus Neid prügeln mögen. Oh, wer einmal jemand anders sein könnte, nur eine Minute lang. Ich bin etwas betrunken. Wie der Mensch läuft. Wenn ich nur etwas unter der Sonne wüsste, was mich noch könnte laufen machen. Jetzt stelle ich mich dicht vor den Prinzen, lege den Finger an die Nase und sehe ihn ganz starr an. Ja. Richtig. Haben Sie mich begriffen? Vollkommen. Nun, so wollen wir von etwas anderem reden. Ich werde mich indessen in das Gras legen und meine Nase oben zwischen den Halmen herausblühen lassen und romantische Empfindungen beziehen, wenn die Bienen und Schmetterlinge sich darauf wiegen wie auf einer Rose. Aber besser schnaufen Sie nicht so stark oder die Bienen und Schmetterlinge müssen verhungern über den ungeheuren Prisen, die Sie aus den Blumen ziehen. Ach Herr, was ich ein Gefühl für die Natur habe. Das Gras steht so schön, dass man ein Ochs sein möchte, um es fressen zu können. Und dann wieder ein Mensch, um den Ochsen zu essen, der solches Gras gefressen. Unglücklicher, Sie scheinen auch an Idealen zu laborieren. Ich habe die große Beschäftigung, müßig zu gehen. Ich habe eine ungemeine Fertigkeit im Nichtstun. Ich besitze eine ungeheure Ausdauer in der Faulheit. Keine Schwiele schändet meine Hände. Der Boden hat noch keinen Tropfen von meiner Stirne getrunken. Ich bin noch Jungfrau in der Arbeit. Und wenn es mir nicht der Mühe zu viel wäre, würde ich mir die Mühe nehmen, Ihnen diese Verdienste weitläufig auseinanderzusetzen. Komm an meine Brust! Bist du einer von den Göttlichen, welche mühelos mit reiner Stirne durch den Schweiß und Staub über die Heerstraße des Lebens wandeln und mit glänzenden Sohlen und blühenden Leibern gleich seligen Göttern in den Olympus treten? Komm, komm! Hei, da sitzt der Fleck an der Wand, Fleck an der Wand, Fleck an der Wand. Hei, da sitzt der Fleck an der Wand. Ich, König Peter, werde von 2 Kammerdienern angekleidet. Der Mensch muss denken. Und ich, der König, muss für meine Untertanen denken. Denn sie denken nicht. Oh, sie denken nicht. Die Substanz ist das an sich. Das bin ich. Ich laufe fast nach dem Zimmer herum. Begriffen? An sich ist an sich. Versteht ihr? Es kommen meine Attribute, Modifikationen, Affektionen und Akzidenzien. Wo ist denn mein Hemd, meine Hose? Halt, pfui, der freie Wille steht da vorn ganz offen. Wo ist die Moral? Wo sind die Manschetten? Die Kategorien sind in der schändlichsten Verwirrung. Es sind zwei Knöpfe zu viel zugeknöpft, die Dose steckt in der rechten Tasche, mein ganzes System ist ruiniert. Ha, was bedeutet der Knopf im Schnupftuch? Kerl, was bedeutet der Knopf? An was wollte ich mich erinnern? Als Eure Majestät diesen Knopf in Ihr Schnupftuch zu knüpfen geroten, so wollten Nun? Sie sich an etwas erinnern. Eine verwickelte Antwort. Ei, nun, und was meint er? Ihre Majestät wollten sich an etwas erinnern, als sie diesen Knopf in ihr Schnupftuch zu knüpfen geroten. Was, was? Was? Die Menschen machen mich konfus. Ich bin in der größten Verwirrung. Ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Eure Majestät, der Staatsrat ist versammelt. Ja, das ist. Ich wollte mich an mein Volk erinnern. Kommen Sie, meine Herren, kommen Sie, gehen Sie symmetrisch. Ist es nicht sehr heiß? Nehmen Sie doch auch Ihre Schnupftücher und wischen sich das Gesicht. Ich bin immer so in Verlegenheit, wenn ich öffentlich sprechen soll. Meine Lieben und Getreuen, ich wollte euch hiermit kund und zu wissen tun, denn entweder verheiratet sich mein Sohn oder nicht. Entweder oder. Ihr versteht mich doch. Ein drittes gibt es nicht. Der Mensch muss denken. Wenn ich so laut rede, so weiß ich nicht, wer es eigentlich ist, ich oder ein anderer. Das ängstet mich nach langem Besinnen. Ich bin ich. Was halten Sie davon, Präsident? Gravitätisch langsam. Eure Majestät, vielleicht ist es so. Vielleicht ist es aber auch nicht so. Ja, vielleicht ist es so. Vielleicht ist es aber auch nicht so. Oh, meine Weisen. Also, von was war eigentlich die Rede? Von was wollte ich sprechen? Präsident, was haben Sie an so kurzes Gedächtnis bei so einer feierlichen Gelegenheit? Die Sitzung ist aufgehoben. Ich entferne mich feierlich. Sind alle Läden geschlossen, zündet die Kerzen an, weg mit dem Tag. Ich will Nacht, tiefe, ambrosische Nacht. Stellt die Lampe unter Kristallglocken zwischen die Oleander, dass sie wie Mädchenaugen unter den Wimpern der Blätter hervorträumen. Rückt die Rosen näher, dass der Wein wie Tautropfen auf die Kelche sprudle. Musik, wo sind die Violinen, wo ist die Rosetta? Fort, alle hinaus. Leonze. Rosetta. Leonze. Rosetta. Deine Lippen sind träg. Vom Küssen? Vom Gähnen. Oh. Ach, Rosetta, ich habe die entsetzliche Arbeit, nichts zu tun. Als zu lieben. Freilich Arbeit. Leonze. Oder Beschäftigung. Oder Müßiggang. Du hast recht, wie immer. Du bist ein kluges Mädchen und ich halte viel auf deinen Scharfsinn. So liebst du mich aus Langeweile? Nein. Ich habe Langeweile, weil ich dich liebe. Aber ich liebe meine Langeweile wie dich. Ihr seid eins. O dolce far niente, ich träume über deinen Augen wie an wunderheimlichen tiefen Quellen. Das Kosen deiner Lippen schläfert mich ein wie ein Wellenrauschen. Komm, liebe Langeweile, deine Küsse sind ein wollüstiges Gähnen und deine Schritte sind ein zierlicher Hiatus. Du liebst mich, Leonze. Ei, warum nicht? Und immer? Oh, eine sterbende Liebe ist schöner als eine werdende. Addio. Addio, meine Liebe. Ich will deine Leiche lieben. Tränen, Rosetta. Ein feiner Epikurismus, weinen zu können. Stelle dich in die Sonne, damit die köstlichen Tropfen kristallisieren. Es muss prächtige Diamanten geben. Du kannst dir ein Halsband daraus machen lassen. Wohl Diamanten. Sie schneiden mir in die Augen. Ach, Leonze. Gib acht, mein Kopf. Ich habe unsere Liebe darin beigesetzt. Sieh zu den Fenstern meiner Augen hinein. Siehst du, wie schön tot das arme Ding ist? Siehst du die zwei weißen Rosen auf seinen Wangen und die zwei roten auf seiner Brust? Stoß mich nicht, dass ihm kein Ärmchen abbricht, es wäre schade. Ich muss meinen Kopf gerade auf den Schultern tragen, wie die toten Frau einen Kindersarg. Narr! Leonze, sieh mich an. Um keinen Preis. Nur einen Blick. Keinen. Was meinst du, mein klein wenig und meine liebe Liebe käme wieder auf die Welt. Ich bin froh, dass ich sie begraben habe. Ich behalte den Eindruck. Ich bin eine arme Waise. Ich fürchte mich ganz allein. Ach, lieber Gram, willst du nicht kommen mit mir heim? Ein sonderbares Ding um die Liebe. Man liegt ein Jahr lang schlafwachend zu Bette und an einem schönen Morgen wacht man auf, trinkt ein Glas Wasser, zieht seine Kleider an und fährt sich mit der Hand über die Stirne und besinnt sich. Und besinnt sich. Mein Gott, wie viel Weiber hat man nötig, um die Skala der Liebe auf- und abzusingen? Kaum, dass eine einen Ton ausfüllt. Warum ist der Dunst über der Erde ein Prisma, das den weißen Glutstrahl der Liebe in einem Regenbogen bricht? Komm, Leonze, halte mir einen Monolog, ich will zuhören. Mein Leben gähnt mich an wie ein großer weißer Bogen Papier, den ich vollschreiben soll, aber ich bringe keinen Buchstaben heraus. Mein Kopf ist ein leerer Tanzsaal, einige verwelkte Rosen und zerknitterte Bänder auf dem Boden, geborstene Violinen in der Ecke. Die letzten Tänzer haben die Masken abgenommen und sehen mit todmüden Augen einander an. Ich stülpe mich jeden Tag 24 Mal herum, wie einen Handschuh. Oh, ich kenne mich. Ich weiß, was ich in einer Viertelstunde, was ich in 8 Tagen, was ich in einem Jahr denken und träumen werde. Gott, was habe ich denn verbrochen, dass du mich wie einen Schulbuben meine Lektion so oft hersagen lässt? Bravo, Leonze, bravo. Es tut mir ganz wohl, wenn ich mir so zurufe. Hey, Leonze, Leonze. Ah, ich habe sie belauscht. Ich krieche jetzt unter Endisch hervor. Ruhrt scheint mir wirklich auf dem besten Weg, ein wahrhaftiger Narr zu werden. Ja, beim Licht besehen kommt es mir eigentlich ebenso vor. Warten Sie, wir wollen uns darüber sogleich ausführlicher unterhalten. Ich habe nur noch ein Stück Braten zu verzehren, das ich aus der Küche, und etwas Wein, den ich von Ihrem Tisch gestohlen. Ich bin gleich fertig. Das schmatzt. Der Kerl verursacht mir ganz idyllische Empfindungen. Ja. Ich könnte wieder mit dem Einfachsten anfangen. Ich könnte Käse essen, Bier trinken, Tabak rauchen. Mach fort, grunze nicht so mit deinem Rüssel und klappere mit deinen Hauern nicht so. Wer das da nun ist, sind Sie in Angst um Ihre Schenkel? Seien Sie unbesorgt. Ich bin weder ein Besenbinder noch ein Schulmeister. Ich brauche keine Gärten zu routen. Du bleibst nicht schuldig. Ich wollte, es ginge meinem Herrn ebenso. Meinst du, damit du zu deinem Prügeln kämst? Bist du so besorgt um deine Erziehung? Oh Himmel, man kommt leichter zu seiner Erzeugung als zu seiner Erziehung. Es ist traurig, in welche Umstände einen andere Umstände versetzen können. Was für Wochen habe ich erlebt, seit meine Mutter in die Wochen kam? Wie viel Gutes habe ich empfangen, dass ich meiner Empfängnis zu danken hätte? Was deine Empfänglichkeit betrifft, so könnte sie es nicht besser treffen, um getroffen zu werden. Drück dich besser aus. Oder du sollst den unangenehmsten Eindruck von meinem Nachdruck haben. Als meine Mutter um das Vorgebirg der guten Hoffnung schiffte. Und dein Vater am Kap Horn Schiffbruch liegt. Richtig.

Der müde Leib findet sein Schlafkissen überall, doch wenn der Geist müd ist, wo soll er ruhen? Es kommt mir ein entsetzlicher Gedanke. Ich glaube, es gibt Menschen, die unglücklich sind, unheilbar, nur weil sie sind. Wohin, mein Kind? Ich will hinunter in den Garten. Aber, liebe Mutter, du weißt, man hätte mich eigentlich in eine Scherbe setzen sollen. Ich brauche Tau und Nachtluft, wie die Blumen. Hörst du die Harmonien des Abends? Wie die Grillen den Tag einsingen und die Nachtviolen ihn mit ihrem Duft einschläfern? Ich kann nicht im Zimmer bleiben. Die Wände fallen auf mich. Es ist eine schöne Sache um die Natur. Sie wäre aber doch noch schöner, wenn es keine Schnaken gäbe. Die Wirtsbetten etwas reinlicher werden. Lieber Rasen, dies ist ein rasender Entschluss. Und jetzt lege ich mich auf den Rasen. O Nacht, balsamisch wie die erste, die auf das Paradies herabsank. Die Grasmücke hat im Traum gezwitschert. Die Nacht schläft tiefer. Der Mond ist wie ein schlafendes Kind. Armes Kind, es ist traurig, tot und so allein. Steh auf in deinem weißen Kleid und wandle hinter der Leiche durch die Nacht und singe ihr das Sterbelied. Wer spricht da? Ein Traum. Träume sind selig? So träume dich selig und lass mich dein seliger Traum sein. Der Tod ist der seligste Traum. So lass mich dein Todesengel sein. Lass meine Lippen sich gleich seinen Schwingen auf deine Augen senken. Schöne Leiche, du ruhst so lieblich auf dem schwarzen Bahrtuch der Nacht, dass die Natur das Leben hasst und sich in den Tod verliebt. Nein, lass mich. Zu viel. Zu viel. Mein ganzes Sein ist in dem einen Augenblick. Jetzt stirb. Mehr ist unmöglich. Wie frisch atmend, schönheitsglänzend, dringt die Schöpfung sich aus dem Chaos mir entgegen. Dieser eine Tropfen Seligkeit macht mich zu einem köstlichen Gefäß. Hinab, heiliger Becher. Halt, Serenisse! Lass mich! Ich werde sie lassen, sobald sie gelassen sind und das Wasser zu lassen versprechen. Dummkopf! Ist denn eure Hoheit noch nicht über die Leutnantsromantik hinaus, das Glas zum Fenster hinauszuwerfen, womit man die Gesundheit seiner Geliebten getrunken? Ich glaube halbwegs, du hast recht. Trösten Sie sich. Wenn Sie auch nicht heute Nacht unter dem Rasen schlafen, so schlafen Sie wenigstens darauf. Es wäre ein ebenso selbstmörderischer Versuch, in eins von den Betten gehen zu wollen. Man liegt auf dem Stroh wie ein Toter und wird von den Flöhen gestochen wie ein Lebendiger. Meinetwegen. Mensch, du hast mich um den schönsten Selbstmord gebracht. Ich werde in meinem Leben keinen so vorzüglichen Augenblick mehr dazu finden. Und das Wetter ist so vortrefflich. Jetzt bin ich schon aus der Stimmung. Der Himmel beschere mir einen recht gesunden, plumpen Schlaf. Amen. Und ich habe ein Menschenleben gerettet und werde mir mit meinem guten Gewissen heute Nacht den Leib warm halten. Wohlbekommens, Valerio. Ja. Heiraten? Seit wann hat es eure Hoheit zum ewigen Kalender gebracht? Weißt du auch, Valerio, dass selbst der Geringste unter den Menschen so groß ist, dass das Leben noch viel zu kurz ist, um ihn lieben zu können? Und dann kann ich doch einer gewissen Art von Leuten, die sich einbilden, dass nicht so schön und heilig sei, dass sie es nicht noch schöner und heiliger machen müssten, die Freude lassen. Es liegt ein gewisser Genuss in dieser lieben Arroganz. Warum soll ich Ihnen denselben nicht gönnen? Sehr human und philobestialisch. Aber weiß sie auch, wer Sie sind? Sie weiß nur, dass sie mich liebt. Und weiß Eure Hoheit auch, wer sie ist? Dummkopf, frag doch die Nelke und die Tauperle nach ihrem Namen.